erklären sich ja vielleicht auch manche während des Vortrags. Aber wenn jemand eine ganz wichtige Frage hat, dann bin ich natürlich bereit, auch mittendrin nochmal drüber zu reden, das zu vertiefen. Ja, also ich werde jetzt die theoretischen Grundlagen vorstellen. Da ich nicht weiß, inwieweit die einzelnen Personen hier in kritisch-psychologischer Theorie drinstecken, habe ich das nochmal aufgegriffen. Zwar jetzt vielleicht nicht so ausführlich, wie es in einem Einführungskurs wäre, aber versucht nochmal herzuleiten, damit es verständlich ist, worauf unsere Praxis fußt. Dass es nicht sich einfach so anhört, als ja, wäre das was ganz Beliebiges und dass es nachvollziehbar ist. Und danach wird die Praxis ja auch nochmal selber vorgestellt und da gibt es auch nochmal Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Und am Ende kann man dann eben nochmal anhand von Fragen oder Beispielen die Sachen, die man vielleicht noch nicht ganz verstanden hat, nochmal wiederholen und vertiefen und diskutieren. Also es wird schon bei der Menge der Leute jetzt auch eher ja, ein Vortrag oder eine Vorstellung des Projekts mit anschließender Diskussion. Und wie Nicole schon gesagt hat, gibt es das Prost, also das heißt Selbstverständigung über Drogengebrauch als kritisch-psychologisches Forschungs- und Praxisprojekt seit 2008. Und zwar ist sozusagen der Sinn oder die Zielsetzung des Prost, Menschen, die ihren Drogenkonsum als problematisch empfinden, also selber Probleme damit haben, dass sie zusammen mit Psychologinnen und Psychologiestudierenden daran arbeiten, ihre Probleme aufzuschlüsseln und auch zu verändern. Also dabei sind drei wesentliche Punkte wichtig, die ich jetzt erstmal nenne, die dann sich aber hoffentlich im weiteren Vortrag auch erklären. Und zwar, Drogengebrauch wird wie jede andere menschliche Handlung auch als begründet gefasst. Also es gibt Gründe für Drogengebrauch, die können ganz unterschiedlich und vielfältig sein und verschiedene Funktionen erfüllen. Also vom Party machen, gesellig sein, Spaß haben, bis seine Arbeit packen oder was weiß ich, den Alltag überstehen und so weiter und so fort. Also die können sehr unterschiedlich sein. Das Projekt verfolgt nicht normative Ziele wie Abstinenz, sondern versucht eben von den Problemen, wie die Betroffenen sie erfahren, auszugehen. Und sozusagen vom Standpunkt des Subjekts. Das werde ich später aber auch nochmal ausführen, wie wir dazu kommen. Und das Ziel ist sozusagen, den Zusammenhang zwischen subjektiven Problemen und Lebensbedingungen aufzuschlüsseln. Und zwar mit Hilfe der kritisch-psychologischen Kategorien. Also es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man den Zusammenhang zwischen Lebensbedingungen und Subjekt aufschlüsseln kann. Also jede Theorie hat ja da ihre Annahmen, wie das alles zusammenhängt und die kritische Psychologie hat eben ihre besonderen. Ich versuche das jetzt mal anhand von zwei im Alltag und in der Psychologie verbreiteten Vorstellungen abzugrenzen. Und zwar gibt es ja einerseits die Vorstellung, Menschen wären determiniert von äußeren Bedingungen oder zum Beispiel von Drogen. Das ist in der Drogenhilfe oder in diesem ganzen Diskurs eine sehr wirkmächtige Annahme oder eine sehr hegemoniale. Und zwar wird ja oft angenommen, Drogen wären stärker als die Person, die wirken irgendwie, machen dann abhängig und süchtig, machen was mit den Menschen. Und das Ziel der Intervention ist dann eben eine Abstinenz. Also verwandt damit ja auch der Krankheitsbegriff Drogenabhängigkeit als Krankheit, wo der Mensch irgendwie nicht mehr mit umgehen kann und nur Abstinenz das Ziel sein kann. Ja, das ist vorherrschen, das ist natürlich auch sehr verwoben mit sehr vielen Mythen, politischen und ökonomischen Interessen, die mit der Illegalisierung bestimmter Drogen verbunden sind. Und die Probleme und Lösungen sind natürlich da schon normativ vorgegeben. Also man weiß, was das Problem ist und die Lösung ist die Abstinenz. Eine zweite Vorstellung, die dort vielleicht nicht so vorherrscht, aber allgemein jetzt im Neoliberalen, ist diese Vorstellung, jeder ist seines Glückes Schmied. Also jeder kann alles erreichen, wenn er nur will, so eine gewisse Beliebigkeit des Handelns, dass man Handeln jederzeit beliebig und willentlich verändern kann und dass es nur auf die eigene Entscheidung ankommt. Das vertreten wir auch nicht. Also es ist sozusagen die andere Seite, die ganz abstrahiert von Lebensbedingungen und den Betroffenen dann auch natürlich die Schuld in die Schuhe schiebt. Ja, und dann ist eben jetzt die Frage, wie fasst das die kritische Psychologie? Was bedeuten so Aussagen wie Drogengebrauch ist begründet oder menschliches Handeln und Probleme sind gesamtgesellschaftlich vermittelt? Das habt ihr ja auch sicherlich bei anderen Vorträgen und Veranstaltungen hier schon gehört, diese gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit. Und da wollen wir mal gucken, einfach wo sich das ableitet, wo diese Vorstellung herkommt, wie sie genau aussieht. Und zwar sind ja Grundsätze oder Voraussetzungen der kritischen Psychologie, dass Menschen ihre Existenz durch Teilhabe an der Gesellschaft erhalten. Also sozusagen der einzelne Beitrag zwischen Schaffung und Nutzung von Lebensmitteln ist nicht direkt, sondern vermittelt. Also man muss sich nicht unbedingt sein eigenes Brot backen können, um eins zu essen. Es gibt verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Deswegen steht der Mensch in einer Möglichkeitsbeziehung zur Welt. Das heißt, man kann im Prinzip Anforderungen realisieren oder auch anders handeln oder gar nicht handeln. Also vielleicht nicht im einzelnen Fall unbedingt immer, aber prinzipiell sich also bewusst dazu verhalten. Also man wird nicht determiniert durch irgendwelche Bedingungen. Handlungsprämissen, also das, was ich mir als Gründe meiner Handlungen habe, sind nicht eindeutig von außen determiniert, sondern vom Einzelnen je nach Bedeutung, die gesellschaftlichen Bedingungen haben, also herausdelegiert. Weil der einzelne Standort, die Sichtweise der einzelnen Personen zu den gesellschaftlichen Bedingungen ja immer unterschiedlich ist. Und deswegen der Einzelne auch unterschiedliche Bedeutungen rauszieht, die dann wieder Entscheidungsgrundlage des Handelns sind. Ja, und deswegen ist das Verhalten von Personen nur verständlich, wenn man gesellschaftliche Bezüge, wie die Person sie erfährt, berücksichtigt. Also die Gesellschaft wirkt nicht direkt auf Menschen, aber die gesellschaftliche Bedingungen sind auch nicht beliebig oder unwichtig. Also der Gegenstand ist sozusagen nicht das Individuum, sondern die Welt, wie das Subjekt sie von seinem eigenen Standpunkt aus empfindet, denkend und handelnd erfährt. Also dieser Standpunkt des Subjekts. Und deswegen haben wir sozusagen in unserer Praxis den Subjektstandpunkt als Ausgangspunkt. Das heißt, in der psychischen Arbeit ist es nicht nur einfach eine Entscheidung, sondern eine methodische Voraussetzung für diese Art der Analyse. Das heißt, wir müssen den Subjektstandpunkt ja erstmal versuchen zu erfassen, kennenzulernen, intersubjektiv zu vermitteln, bevor wir diese Analyse beginnen können. Und andererseits ist aber dieser Standpunkt nur Ausgangspunkt der Analyse. Also er ist nicht Letztheit oder so ist es halt, wenn es irgendwie aufgeschlüsselt wird, sondern es ist teilweise ja auch dann notwendig, den zu überschreiten, zu kritisieren, zu hinterfragen, um Veränderungen herbeiführen zu können von Problemen. So, das bedeutet, dass, was bedeutet es oder worin fußen eigentlich die Probleme, ist, dass es ja eine doppelte Möglichkeit ist, handlungsfähig zu sein, also über seine Lebensbedingungen zu verfügen, handeln zu können und Problematiken können entstehen, dass bestimmte Handlungen zwar kurzfristig in meinem Interesse sind, aber langfristig dazu beitragen können, dass ich Bedingungen aufrechterhalte, unter denen ich leide. Zum Beispiel, ich habe einen Drogenkonsum, den ich als problematisch empfinde, den ich aber brauche, um meine Arbeit machen zu können, weil ich so einen stressigen Job habe. Dann liegt es natürlich in meinem Interesse, diesen Job zu behalten, aber gleichzeitig ist es ja ein Problem, dass es dazu notwendig ist, mehr Drogen zu konsumieren, als ich eigentlich möchte. Die Prämisse, dass Menschen immer begründet handeln, heißt auch, dass sie sich nie bewusst selbst schaden. Das heißt sozusagen, sie handeln immer nach ihrem Interesse, und zwar so, wie es sich ihnen darstellt. Also was für den Einzelnen aus seiner Sicht und Lage die am besten realisierbare Alternative ist oder das kleinere Übel. Und auch wenn der Verzicht von Erweiterung der Handlungsfähigkeit oder die Bedingungen zu ändern, auch mit psychischen Leiden und dem Gefühl der Angst und Ausgeliefertheit natürlich verbunden sein kann. Also es wird oft als Dilemma empfunden oder ist unbewusst, also eine unbewusste Selbstschädigung, und wird empfunden als ein Prozess, der hinter meinem Rücken abläuft, dem ich ausgeliefert bin. Deswegen kommen da ja auch diese Mythen der Subjektivierung der Droge, die macht, was man ist, ihr ausgeliefert vor. Das heißt also, der Verzicht auf Erweiterung der Verfügungsmöglichkeiten ist immer subjektiv funktional, und weil es ist ja auch schwierig, grundlegende Bedingungen zu ändern, weil es immer das Risiko des Scheiterns beinhaltet. Ich kann später schlechter dran sein als vorher. Ich kann die Möglichkeiten nicht sehen. Das heißt, die Gründe stehen auch immer im Zusammenhang von gesellschaftlichen Denkformen. Dabei sind die, passieren nichts Schlechtes. Man könnte ja gar nicht denken, wenn es keine Denkformen, Denkmöglichkeiten gibt. Aber sie legen eben auch oft nahe, bestimmte Dinge gar nicht zu sehen und Handlungsmöglichkeiten zu verschleiern. Also es wird eben oft nahegelegt, Personalisierung, so bin ich halt oder so ist derjenige, oder Naturalisierung, Mensch und Gesellschaft sind halt so, das lässt sich nicht ändern, oder eben auch diese Pathologisierung. Und die Veränderungsmöglichkeiten werden so unsichtbar gemacht, indem die Dinge verkürzt werden, zirkulär erklärt. Also ich nehme Drogen und obwohl ich es vielleicht gar nicht möchte, deswegen bin ich süchtig. Und ich bin süchtig, weil ich, also das ist ja eigentlich eine Erklärung oder ein Name für oder Deskription für einen bestimmten Zustand. Und der wird dann wieder damit erklärt und hilft aber nichts, um daran was zu ändern. Ja, also es ist auch kein Wunder, dass diese Denkformen weit verbreitet sind und dass man sie immer wieder auch selber reproduziert, aber sie festigen oft ein Problem, statt es zu lösen. Und diesen Zusammenhang herauszuarbeiten und sich den Betroffenen bewusst zu machen und sie zu anderen Handlungsmöglichkeiten herauszufinden, ist das Ziel der Selbstverständigung. Das heißt, ob sich das dann, also die anderen Handlungsmöglichkeiten, die vielleicht vorher nicht gesehen wurden, realisieren lassen, oder ob welche Veränderungen der Bedingungen dafür notwendig sind, ob das realistisch ist, ob das nur im Zusammenhang mit anderen realisierbar sein kann, das ist dabei empirisch offen und muss sich halt an der Praxis zeigen. Nur dieser Selbstverständigungsprozess, erstmal neue Handlungsmöglichkeiten zu finden und zu gucken, wo blende ich Sachen aus und stehe mir selber im Weg, ist natürlich der erste Schritt. Also sich über die Gründe seines Handelns mehr, also bewusster zu sein. Und jetzt wird Nicole euch einfach mal erzählen, was wir da in der Praxis machen, weil sich das ja jetzt alles sehr theoretisch anhört und wie so eine Sitzung aussieht. Na, beziehungsweise erstmal würde ich Fragen, Diskussionsbedarf vorschieben, bevor wir in die Praxis gehen. Ja, Niklas? Ja, vielen Dank. Ich bin gerade am Überlegen, so ein bisschen, also das, was ich mich gerade frage, ist, was ist denn eure Rolle in dem Ganzen? Also, wenn man jetzt Selbstverständigung denkt und man sich halt mit den Betroffenen austauscht und versucht, denen zu helfen, frage ich mich, was ist denn euer Erkenntnisinteresse, euer Forschungsinteresse, was ist, also inwiefern habt ihr ein ähnlich gelagertes Problem, wie die Betroffenen mit dir zusammenarbeitet? Also erstmal ist das Projekt ja ein Praxis- und Forschungsprojekt. Das heißt, es parallel läuft halt auch die Forschung mit den Konsumentinnen. Unsere Rolle ist es, wir fassen es so, dass wir zwei unterschiedliche Expertengruppen sind. Die sind Experten ihrer Lebenswelt, kommen mit ihrer Erfahrung, die sie subjektiv erleben und aber auch die sie aus der Lebenswelt haben, zu uns praktisch. Und wir kommen mit der methodischen, theoretischen Ausbildung, sind praktisch Experten der Methode und kommen dann zusammen, um dann einen Austausch dieser Expertenkenntnisse miteinander. Also das heißt, zum einen stellen wir methodisch den Rahmen her, dass wir halt die Gruppe anbieten, dass wir da sind, dass wir oft auch die Moderation übernehmen, also so ein bisschen so dieses Setting vorbereiten, aber auch methodisch, technisch, so wie wir vorgehen, dass die Sitzung einen bestimmten Aufbau hat, dass auch langfristig, also einmal konkret die Einzelsitzung einen bestimmten Aufbau hat, aber auch langfristig wir, und dann natürlich mit der theoretischen Fundierung, weil wir haben zwar Leute viel mit auch akademischen oder also so teilweise akademischen Hintergrund, aber so Psychologen haben ja doch noch ein bisschen so ein paar Sachen in ihrer Ausbildung dann gelernt. Ja, zum Interesse noch. Unser eigenes Interesse kann natürlich unterschiedlich sein, vielleicht in einem psychologischen, praktischen Setting zu arbeiten, was uns nahesteht, wo wir gerne drin arbeiten, uns da irgendwie so eine Berufspraxis zu ermöglichen, oder es sind ja auch Forschungsarbeiten geschrieben worden, die Dissertation von Christoph zum Beispiel, also ein Forschungsinteresse oder auch, also da auch das Interesse an zu verallgemeinerbaren Erkenntnissen. Ja, und das ist dann unser Interesse an der Arbeit. Ich habe eine Frage, arbeiten wir ehrenamtlich oder ist das finanziell gestützt? Das ist die eine Frage. Würde ich vielleicht gleich, ich stelle die Praxis, würde ich es dann ja zuordnen? Und die zweite Frage ist, ihr habt gesagt, ihr arbeitet mit Menschen, die Probleme mit ihrem Drogengebrauch haben. Das ist jetzt für mich schon problematisch, dieser Ausdruck, weil Probleme mit Drogengebrauch, das kann ja zum Beispiel, das Problem kann ja auch darin bestehen, dass eben bestimmt Drogengebrauch illegalisiert ist und die Menschen normalerweise kein Problem mit diesem Drogengebrauch hätten, wenn die Droge nicht illegal wäre. Also zum Beispiel Heroin oder solche Drogen. Es gibt Projekte, es gab zum Beispiel in Frankfurt mal ein Projekt über Drogengebraucherinnen, ich glaube, es ging gerade um Opiate, also Heroin und Kokain. Die meisten von denen waren finanziell sehr gut gestellt und mussten sich das nicht illegal besorgen, sondern konnten reine Drogen sich besorgen und denen ging es hervorragend mit dieser Droge und die hatten auch, keine Gesundheitsschäden und hatten auch nicht das Bedürfnis deshalb, das abzusetzen. Also was ist das, ist das Problem? Ist das Problem für euch eher das psychische Problem bei Klienten als eher die auch gesellschaftliche Problematik, dass bestimmte Drogen eben illegal gemacht werden? Das finde ich, ja, also volle Zustimmung. Natürlich, es geht, deswegen ist die Formulierung auch so klar, es geht um Probleme im Zusammenhang mit dem Konsum von Drogen. Es geht nicht um psychische Probleme, es geht nicht, also das heißt nicht, dass die irgendwie psychische Natur sind, das heißt nicht, dass der Drogenkonsum das Problem ist. Es kann auch sein, dass jemand, wir hatten auch den Fall, da hat jemand zu wenig konsumiert, kam bei der Aufschlüsselung raus. Also sozusagen, irgendwie hatte ein größeres Problem damit, dass er sozusagen so eine krasse Zensur hatte, eine Selbstzensur und immer sagt, Drogen sind doch schlecht und ich darf die nicht nehmen und viel glücklicher damit war, einfach ein bisschen mehr zu nehmen, zumindest in bestimmten Lebenssituationen. Deswegen, also ja, das ist ja genau der Punkt. Wir gucken ja gerade auf die gesellschaftlichen Bedingungen, wo natürlich die Illegalisierung bei Drogen immens wichtig ist. Also ja, bei vielen zumindest, die illegale Drogen konsumieren und dann vielleicht noch die auch härter geahndet werden als Gras. Für die ist das natürlich ein Tatbestand, der eine ganze Reihe von Problemen verursacht. Du hast selber gesagt, die ganzen gesundheitlichen Probleme liegen ja nicht am Heroin, sondern liegen alle an der Illegalisierung, ausnahmslos. Und insofern, ja, geht es ja genau darum. Dann kann man gucken, wie kann man da zum Beispiel gemeinsame Bewältigungen schaffen. Man kann natürlich auch... Also wir haben auch über Knasterfahrungen gesprochen, wir haben gesprochen, Leute auch beraten, wenn es halt um rechtliche Dinge ging und so weiter. Also es ist natürlich immer eine Arbeit, die ja gerade um die Lebensbedingungen der Betroffenen geht und eben nicht um die Betroffenen, dass die irgendwie das Problem haben oder das Problem sind, sondern sie haben eben Probleme mit bestimmten Bedingungen. Und das ist ja genau das, was Felicitas erklärt hat. Also wir gehen ja gerade nicht davon aus, dass irgendwie das Individuum krank ist oder dass jemand süchtig ist, in dem Sinne, dass er eben nicht mehr Herr seiner selbst wäre, sondern wir gehen davon aus, dass Drogenkonsum unter bestimmten Bedingungen einfach Sinn macht. Und das kennen wir alle, wir konsumieren alle Drogen, konsumieren die auch aus bestimmten Gründen, haben damit meistens keine Probleme. Und es gibt auch Leute, die sehr viel konsumieren, damit auch keine Probleme haben. Und es gibt Leute, die kriegen mit ihrem Konsum Probleme. Manche mit wenig Konsum, manche mit viel Konsum. Und die Probleme sind sehr unterschiedlich. Und was wir auch gemacht haben, was wir auch in unseren Arbeiten bisher schon veröffentlicht haben und so weiter, ist dann auch das, was sozusagen als Sucht bezeichnet wird. Das heißt, so ein regelmäßiger Konsum, wo es dem einzelnen Subjekt auch Schwierigkeiten bereitet, das ohne weiteres aufzugeben. Und was sich ja selbst auch zu einer Problemkonstellation entwickeln kann, nicht muss, aber kann, das eben begründungstheoretisch aufzuschlüsseln. Das heißt, auch das zu sehen als eine begründete Handlung. Zum Beispiel, weil es Sinn macht, das ist von Wolf, von seinen Thesen zur Sucht, die auch in diesem Suchtbüchlein veröffentlicht sind, was am Büchertisch zu finden ist, könnte zum Beispiel die Konzentration auf ein Bedürfnis, was ich instrumentell herstellen kann, Sinn machen, wenn ich sonst ganz viele Bedürfnisse habe, die ich aber alle nicht befriedigen kann. Dann könnte es begründungstheoretisch als Grund Sinn machen, sich ein Bedürfnis rauszunehmen, was man weiß, das kann man sehr einfach, sehr instrumentell herstellen. Da muss man sich einfach nur was einwerfen oder was spritzen und dann hat man eine entsprechende Befriedigungserfahrung. Das kann natürlich in einem bestimmten Lebenskontext sehr, sehr begründet sein und sehr, sehr viel Sinn machen, dann eben wirklich regelmäßig Drogen zu konsumieren. Da gibt es ja auch, wenn ich das kurz zu sagen habe, da gibt es ja auch eine ganze Reihe Studien, die zeigen, dass dieser alte Mythos von man ist süchtig und dann einmal süchtig, immer süchtig und so weiter, dass der völlig falsch ist. Sondern dass in Wirklichkeit man sich süchtige Episoden im Leben, wo man viel konsumiert, wenn man es süchtig nennen will, abwechseln mit einem moderaten, geringen Konsum, mit Abstinenz und dann ist man mal wieder eine Zeit lang regelmäßig am Konsumieren und so weiter. Das heißt, dass es dann nicht irgendwie diese Krankheitssucht gibt, sondern dass es eigentlich was ist, wo sich das Individuum, das Subjekt immer wieder zu verhalten kann. Und dass es eben Gründe gibt dafür, wenn Leute wieder zurückgehen in die Sucht. Und diese Gründe, das hat ja Felicitas auch gesagt, müssen natürlich nicht bewusst sein. Den muss ich mir nicht in jedem Moment klar sein. Aber sie sind prinzipiell zugänglich. Und man kann sich prinzipiell darüber verständigen. Und in der Arbeit geht es dann ja genau darum, sich über diese Gründe zu verständigen. Zu gucken, was macht denn Sinn daran, regelmäßig Drogen zu konsumieren? Was ist der Sinn davon in meinen Lebensbedingungen? Und dazu kommt dann natürlich auch, was für Probleme bereitet das? Und was empfinde ich als Problem? Manchmal ist es eine Ambivalenz, dann empfinde ich die Sucht oder meinen regelmäßigen Konsum, Sucht gebrauchen wir ja nicht, aber den regelmäßigen Konsum selbst als belastend und als wohltuend, beides. Und habe halt da irgendwie widerstreitende Interessen oder Bedürfnisse. Oder es ist eben auch so, dass mir eigentlich der Drogenkonsum sehr gut gefällt, aber die Polizei mich stört. Oder die Lehrer oder die Eltern oder die Freundin, der Freund oder was auch immer. So, ja. Ich würde gleich nochmal kurz auf die Stigmatisierung eingehen, weil das ist sehr häufig ein Problem. Also wir gehen ja vom Subjektstandpunkt aus, wie das erfährt das Subjekt irgendwie, welche Erfahrung macht es, welche Probleme tun sich für das Projekt für das Subjekt auf. Und da spielt Stigmatisierung natürlich eine sehr starke Rolle, wenn es darum geht, Drogenkonsum als problematisch zu erleben. Es gibt ja so verschiedene Gründe, warum Drogenkonsum problematisch ist. Einerseits irgendwie körperliche Erscheinungen, gerade bei Alkoholkonsum. Aber bei uns aus der Praxis haben wir erfahren, ein sehr massives Problem ist halt diese Stigmatisierung. Einerseits, wie sie erlebt wird, also von außen herangetragen wird, durch Kollegen, Arbeitgeber, Freunde, aber auch, dass es sich das so ein bisschen verselbstständigt hat und praktisch innerhalb, also in den Bedeutungen des Subjektes drin ist, dass die, wir hatten schon durchaus öfters Leute sitzen, die eigentlich mit dem Drogenkonsum zufrieden waren, das eigentlich ganz gut im Griff hatten. Wir haben früher auch noch viel mit dem Begriff kontrollierten Konsum gearbeitet, das auch im Freundeskreis akzeptiert war, aber selber sehr so einen moralischen Gefahren haben, dass sie sich schlecht dafür gefühlt haben, weil Drogen was Schlechtes sind, weil sie damit irgendwie in den Rande, an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und deswegen oftmals dann auch, also dass das Problem ist und da aufhören wollen, weil man muss ja jetzt, oh Gott, ich konsumiere zu viel, ich muss jetzt aufhören. Und das aber erstmal aufzuschlüsseln, so Moment mal, was ist gut an deinem Drogenkonsum, was ist schlecht? Und dann halt nach und nach aufzuschlüsseln, dass es eigentlich um Stigmatisierung geht und dass es gar nicht, also ist ja dann ein subjektiv erlebtes Problem, aber wenn man das so klar hat, ist es irgendwie, kann man damit nochmal anders umgehen, als wenn man einfach jetzt nur unter den Verhältnissen leidet. Du hattest dich auch noch gemeldet? Ja, das ist eigentlich das Gleiche, was ich gerade sagte. Erstens, eure Finanzierung ist schon alle. Wo finanziert ihr euch? Und dann eben halt, woher kommen die Leute, die zu euch kommen? Woraus rekrutieren sie? Und weil gerade jetzt mit dem zusammen, und gerade gesagt, ihr arbeitet nicht mit Leuten mit psychischen Problemen. Was macht ihr, wenn Leute mit psychischen Problemen ankommen? Nicht nur, also auch. Die müssen nicht psychische, also. Nein, die Probleme sind ganz konkret mit diesen Leuten arbeiten. Also Leute, die Psychosen haben, dann Drogen nehmen, um die Psychose zu reduzieren. Das ist natürlich verboten, weil die in ihrem Status nachher Blutstatus verschwinden, gehen die zur Entgiftung in die Klinik. Also ein Teufelskreis für die. Deswegen frage ich das konkret. Also, diese, aber das muss dann nachher die Diskussion, das muss jetzt Würdest du jetzt... Würde ich gerne auch hinten anschauen? Ich ja, ja, das kann ich nicht so... Ja? Also nur die Klarstellung kurz, also mit psychischen... Ich meinte ja nur, wir sehen es nicht als psychische Probleme, sondern als Probleme eines Subjekts in seiner Umwelt. Ne? So, und nicht als ein Problem, was einfach nur im Inneren stattfinden würde. Das war einfach die Formulierung. Damit war kein Ausschluss gemeint. Wir hatten auch schon Leute, die ein bisschen neben der Spur waren irgendwie. Also, ja. Also das, wir haben da kein Ausschlusskriterium in irgendeiner Weise. Wir meinen damit auch nur, dass das, was als psychisches Problem empfunden wird oder ausgedrückt wird, ja nicht nur die Ursache in der Psyche selber hat, sondern eben Verhältnis ist zwischen Lebensbedingungen und Bedeutung und der Situation der Person da drin. Und das natürlich kann sich das als psychisches Problem äußern, aber es gibt natürlich Leute, die in dem Sinne kein psychisches Problem haben, dass sie irgendwelche rechtlichen Probleme und so weiter und so fort haben. Die können natürlich auch kommen. Also alle Menschen können kommen, egal welche Probleme sie haben. Manchmal sind ja die Drogen selber auch nicht das hauptsächliche Problem, sondern Beziehungsgeschichten oder mit der Arbeit oder sonst was, wo man merkt, naja, die Drogen sind eigentlich nicht das, was jetzt hier das größte Problem ist, sondern vielleicht andere Dinge in den Lebensbedingungen. Und das ist ja auch nicht so klar abzugrenzen. Ja, aber jetzt... Na, ich würde noch, um so den Anschein von einem Workshop zu wahren, einfach mal in die Runde werfen. Ihr habt ja jetzt so ein bisschen von unserer Theorie gehört. Ihr wisst, es geht um Drogen. Ich würde euch einfach mal fragen in die Runde, was denkt ihr denn, was muss drin sein, um subjektorientierte Drogenberatung zu machen? Einfach so mal ein paar Punkte. Ja? Eben halt kein Abstinenzkonzept, sondern eher halt zusammen mit dem Individuum arbeiten, was eigentlich seine Ziele oder Wünsche sind. Mhm. Und die, also eigentlich geht es ja um die Ziele von den Leuten, die zu euch kommen, nicht jetzt um die gesellschaftlichen Voraussetzungen oder eben diese Abstinenzorientierung. Ja, das ist das, was wir dann Subjektorientierung nennen. Also es muss auch eine Möglichkeit von selbstbestimmten Drogengebrauchs als Zielsetzung geben. Mhm. Kann man vielleicht später nochmal drauf eingehen? Wir hatten früher tatsächlich, im Projekt mit dem Begriff des kontrollierten Konsums gearbeitet. Ist eigentlich eine relativ spannende Geschichte, warum wir das nicht über den Haufen, aber warum sich das so ein bisschen erledigt hat. Soll ich nicht jetzt oder später? Und zwar, nee, würde ich später kurz drauf eingehen. Kannst du mich nochmal daran erinnern? Ich denke, es ist auch noch wichtig, Handlungsfähigkeit zu arbeiten, also das Erkennen von verschiedenen Handlungsmöglichkeiten mit den Leuten zu arbeiten und auch Handlungsfähigkeit dann zu erarbeiten. Weitere Beiträge? Ja, Niklas? Anschließend an das, was ich gerade gesagt habe, die Frage, inwiefern Betroffenheit, wenn man so möchte, die geteilte Betroffenheit ist, und nicht nur die Betroffenheit der Betroffenen, sondern halt ihr in einer gewissen Weise eben auch betroffen seid. Also halt, sind da in die Richtung, sieht man nicht eben doch ein gemeinsames Problem, an dem man dann wirklich gemeinsam zu arbeiten und geht für verschiedene Probleme und so weiter, aber. Ja, auch eine Frage, die wir unbedingt noch diskutieren müssen. Also heute, ne? Was man ja vielleicht auch später machen kann. Aber das ist hochinteressant, weil da haben wir auch viele praktische Erfahrungen gemacht, die aber am besten nach der Vorstellung kommen. Ne? Mich würde noch interessieren, weil sind wir uns denn eigentlich einigermaßen darüber einig? Weil ich kenne das eigentlich, dass da auch immer viel Widerspruch kommt darüber, dass man subjektwissenschaftlich an die Drogenfrage rangehen sollte und Drogenkonsum als eine begründete Handlung verstehen sollte, wenn wir jetzt gerade diskutiert haben, was müsste man dann eigentlich in der Praxis machen? Also, oder gibt es auch Leute, die sagen, naja, an dem Suchtding ist doch wahrscheinlich was dran oder so, aus ihrer eigenen Praxis oder so, die auch mit Drogenkonsumenten arbeiten oder so. Also gibt es sozusagen, was den Theorieteil betrifft, da noch Meinungen, Anknüpfung oder Aneckungspunkte? Na, ich würde schon sagen, es ist irgendwie gerade so Leute, die jahrelang, weiß ich nicht, also ich habe manchmal ab und zu mit Leuten zu tun, jahrelang irgendwie Alkohol konsumieren oder so, ne? ne, und die halt wirklich echt körperlich sehr abgebaut sind so, und auch leider kognitiv teilweise. Und halt die manchmal einfach so in degenerierte Zustände verfallen und so. Ne, und das glaube ich einfach auch nicht cool finden. Also sie finden es echt nicht toll, irgendwie so in den degenerierten Zustand zu fallen. So, wenn man ihnen halt erzählt, so, was sie gemacht haben, was ihnen passiert ist, also in welchem Zustand sie waren. Ja, erinnern sie sich ja auch teilweise überhaupt nicht mehr und sind ja auch sehr beschämt dann, ne? Es ist ja auch total peinlich so. Und also ich weiß nicht, man hat dann irgendwie so das Gefühl, man macht dann da irgendwie sowas in gewisser Art und Weise eine Sterbebegleitung so, aber was es dann ja auch ist, so man, die kommen ja immer, also ich weiß nicht, ich arbeite halt in einer normalen Psychiatrie, wo halt normal Suchterkrankte dann quasi Wunder auf dem Boden, dieses Abstinenzprinzip dann irgendwie läuft, was für viele ja nicht funktioniert. Weil dieser Drehtüreffekt ist, ne? Und aber sie kommen immer wieder und sagen dann halt so, ja, ich will es irgendwie nicht mehr haben, ne? Und auch haben ja auch vor Angst vor diesen epileptischen Anfällen und diese ganzen Symptome, die irgendwie dazukommen, wenn sie jetzt nicht genug Alkohol bekommen oder so. Was ja bei einigen Leuten einfach so ist, dass sie sich nicht immer den Alkohol besorgen können, wie sie wollen, weil sie halt so prekäre Umstände haben in diesem Leben. Also ich weiß nicht, habt ihr auch solche Leute, wie geht ihr mit denen um? Oder also keine Ahnung, also wie seid ihr zu denen eingestellt so? Ich finde es halt ein. Oder wolltest du? Sag ruhig. Ja. Also okay, oder ich kann auch. Ja, also es heißt ja nicht, dass wenn Leute Gründe haben, Drogen zu nehmen, dass es bewusste Gründe sind oder dass sie das jetzt sagen, wir finden es gut, Drogen zu nehmen. Also ob jemand das jetzt gut findet oder nicht gut findet, ist damit ganz offen. Also auch wir sagen jetzt nicht, Drogen sind was Tolles oder Drogen sind was Schlechtes, sondern es ist ja immer die Frage im jeweiligen Kontext, in jeweiligen Lebensbedingungen, wie empfindet derjenige das, der selber die Problematik damit hat. Und es kann natürlich das Problem geben, dass zum Beispiel körperliche Entzugserscheinung eine sehr starke Prämisse ist, die in die Gründe eingehen, Drogen zu nehmen. Oder auch vielleicht so eine Sinnlosigkeit, dass es, was weiß ich, wenn du sagst, die Menschen sind schon sehr psychisch und körperlich geschädigt, dann vielleicht gibt es ja auch wenig Perspektive auf ein lohnenswertes Leben im abstinenten Zustand oder was auch immer. Das sind jetzt alles Prämissen, Spekulationen, die müssen nicht so sein, die können so sein, aber trotzdem ist es halt wichtig oder würde es nicht der Absicht widersprechen, irgendwie diesen Gründen auf die Spur zu kommen. Das würde ich sagen. Deswegen würde es jetzt auch nicht ausschließen, mit solchen Menschen zu arbeiten. Mhm. Also ich würde da noch anschließen, dass ich glaube, das ist ein klassisches Beispiel, wo so Mythen produziert werden. Also da ist ja nicht da wird ein Setting geschaffen und da wird insgesamt auch eben nicht nur in der Einrichtung, sondern auch insgesamt mit der Scham zum Beispiel, dass sie sich schämen, wird dann als ein Grund genommen, ja, sie wollen das ja eigentlich gar nicht. Ich meine, erstmal natürlich ist die Scham was Belastendes, die eben dadurch kommt, dass sie auch auf eine bestimmte Weise behandelt werden, dass das eben was Schamhaftes ist, das zu machen und als was Schamhaftes wahrgenommen wird. Das heißt, da haben wir einfach ja, einen Grund, nicht zu konsumieren. Nämlich, und der aber verwurzelt ist ja schon in bestimmten gesellschaftlichen Strukturen, in einem bestimmten Medienbild, Denken und so weiter über Alkoholismus, über Drogenkonsum und so weiter. Das ist ja schon was, wo man den Scham, anstatt ihn einfach als ein Zeichen, aha, der will ja eigentlich gar nicht trinken, der wird ja nur von irgendwas dazu gezwungen, wie man das aufschlüsseln könnte. Und auch der, wenn man dann mit dem körperlichen Entzug, das ist dann so eine andere Sache, ja, die trinken ja, weil sie entzügig sind und so weiter, ist auch eine Sache, die man, glaube ich, aufschlüsseln kann und wo auch selbst die Mainstream-Drogenforschung eigentlich schon lange so weit ist, mindestens seit 15 Jahren, zu sagen, dass der Entzug nicht irgendwie der Hauptmechanismus ist, über den Sucht funktioniert im Mainstream-Diskurs. Sondern dass eben, sonst müsstest du die Leute ja nur 3 Wochen in der Ausnüchterungszelle tun und dann wären sie ihr Leben lang clean und wollten auf keinen Fall in den Zustand zurück, den du gerade beschrieben hast. Ne? So. Also ich glaube, da wird an verschiedenen Enden, weißt du, dann mit dem Ding, den körperlichen Entzugserscheinungen, die sieht man dann ja auch teilweise, wenn man in so einer Einrichtung arbeitet. Das ist ja auch gerade bei Alkohol massiv. Da ist ja auch wirklich der körperliche Verfall massiv, wenn man regelmäßig und lange konsumiert. Das heißt, da sind natürlich auch bestimmte Auswirkungen. Aber da wird dann so ein Bild erzeugt. mit dann verschiedenen Kurzschlüssen davon, dass das eigentlich Leute sind, die wollen das alles gar nicht, sondern werden halt dazu nur irgendwie gedrängt, gezwungen von der Droge, von was auch immer, oder von ihrer schwachen Persönlichkeit oder was es dann so für Theorien gibt. Aber ich glaube, wenn man sich das genauer anguckt, dann kommt man da mit einer Begründetheit der Handlung viel weiter. Weil dann kann man einerseits das mit der Scham und so weiter als einen Grund ernst nehmen und auch verstehen, aber gleichzeitig auch gucken dann, obwohl es diese Gründe gibt, nicht zu konsumieren, gibt es anscheinend auch starke Gründe zu konsumieren. Und denen kann man dann auf die Spur kommen. Also das wäre dann sozusagen unser Ansatz, zu versuchen, solche Mythen, es gibt ja eine Reihe von diesen Mythen, gerade bei Alkohol, mit den anonymen Alkoholikern. Einmal süchtig, immer süchtig. Wissenschaftlich nie belegt und mehrfach widerlegt, dass das der Fall wäre. So, da gibt es dann irgendwelche Rattenexperimente, die noch rausholen, um das zu belegen, aber es ist tatsächlich seriös wissenschaftlich nicht belegt, sondern widerlegt. Also es gibt viele Studien zu Leuten, die Heroin, Alkohol und so weiter regelmäßig konsumiert haben und dann zu einem moderaten Konsum zurückfinden oder zu einem gar keinem Konsum und so weiter. Ne? Ich würde die eine Meldung noch annehmen und die und dann halt zur Praxis kommen. Das heißt, es bleibt hier eigentlich bei der Aufarbeitung. Also es stehen zwar die Ziele und Wünsche des oder der Einzelnen im Vordergrund, aber es bleibt bei der Aufarbeitung. Es wird nicht daran gearbeitet, dieses oder jenes Ziel für den Einzelnen jetzt zu erreichen, sondern einfach an der Einstellung zum Drogengebrauch oder auch Nichtgebrauch zu arbeiten. Weil Ziele oder ein konkretes Ziel, weil Sie gesagt haben, in gewissen Kontexten ist es sinnvoll, Drogen zu konsumieren. Also es wird hier dann auch nicht in eine bestimmte Richtung geraten, sozusagen Handlungsempfehlungen gegeben, sondern es bleibt bei der Aufarbeitung. Habe ich das richtig verstanden? Also das stimmt, dass wir jetzt keine Ratschläge in eine bestimmte Richtung geben würden. Allerdings beinhaltet die Aufarbeitung ja auch, dass wenn andere Handlungsmöglichkeiten gefunden werden, Alternativen, dass das auch Auswirkungen auf die Praxis desjenigen hat, dass es in der Praxis ausprobiert wird und geguckt wird, ändert sich da was, ist es besser. Das ist aber natürlich offen und kann sich ja auch immer als Fehlschlag herausstellen. Also das heißt, wenn wir in eine bestimmte Richtung intervenieren oder sagen, wir hätten eine Richtung, dann ist es natürlich schon, dass wir gucken, wenn jetzt Teilnehmende selber, also wenn diese Personalisierung und Krankheitsvorstellungen und ich bin schwach oder die Droge ist stark, selber eben in die subjektiven Theorien eingehen, was ja ja nicht verwunderlich ist, dass es der Fall ist, weil diese Dinge ja so allgemeine Denkformen sind und überall propagiert werden, dass wir dann gucken, naja, kann man das jetzt nicht noch weiter aufschlüsseln? Kann man da nicht nach Gründen suchen? Wir wollen halt die Analyse jetzt nicht hier stoppen lassen. Und dass wir dann schon bestrebt sind, dass dann derjenige noch mal gucken kann, was habe ich eigentlich für gute Gründe, und nicht dort stehen zu bleiben. Oder auch manchmal, dass eine praktische Hilfe erfolgt, zum Beispiel, dass man mit jemandem zum Amt geht oder es gibt auch bei uns Leute, die dann jemanden als Einzelfallhelfer haben, der ihnen im Alltagssachen hilft. Also es ist dann nicht so, dass es nur in der Theorie stehen bleibt, unbedingt. Ich würde noch die eine letzte Meldung annehmen und dann in der Praxis, weil das geht jetzt gerade auch schon darum über. Ich wollte nur kurz den Schambegriff hinterfragen, wenn eine Person mit mir über etwas nicht sprechen möchte oder etwas von mir versteckt, dann kann ich das interpretieren als Scham und das kann ja auch ganz viele andere Gründe haben. Deswegen wollte ich fragen, ob diese Erfahrung, also dieses Schämen, ist das was selbst Geäußertes von der Person oder nicht auch offene Interpretation? Das ist der Wort, wenn man das studiert. Gut, das ist mit dem Schämen. Ja, also ich glaube, es war schon so selbst geäußert, dass es der Person sehr unangenehm ist so und was so passiert ist, also wenn man sie dann konfrontiert hat. Also es ist schon so, ja. Und natürlich, also jeder reagiert dort anders. Ich meine, es gibt jetzt kein Einzelbeispiel, sondern das passiert leider sehr oft und manche ja, reagieren halt verhalten und sagen nichts dazu oder so. Und manche sagen wirklich, dass es total unangenehm ist, wenn halt die von anderen Patienten irgendwie damit irgendwie konfrontiert werden. Hey, was mir in die Schuhe gepullert, fand ich irgendwie nicht nett. dann sagen sie, oh Gott, weiß ich überhaupt nicht mehr und mir tut es voll leid, ich schäme mich dafür. So. Würde ich dann aber auch sagen. Ja, das ist, glaube ich, normal, menschliche Situation. Okay, dann würde ich kurz vorstellen, wie zum Ablauf von der Praxis. Wir haben uns für ein Setting entschieden, einmal in der Woche findet eine Gruppensitzung statt. Das ist eine angeleitete Selbsthilfegruppe. Zu dem Gruppensetting-Kurs gibt es verschiedene Gründe, warum sich für ein Gruppensetting entschieden wurde. Das eine, klar, auch die soziale Komponente. Es macht mehr Spaß. Aber auch, dass Leute sich untereinander kennenlernen, ihre Erfahrungen austauschen können, was ja auch sehr oft als sehr hilfreich wahrgenommen wird, weil die Leute in der Regel, viele führen Doppelleben, viele sind mit ihrem Drogenkonsum alleine, also gerade bei Heroinkonsumentinnen, bei Kiffern kennt man ja, ist es eher weniger, dass sie alleine isoliert damit sind. Also das ist, also zum einen für den Erfahrungsaustausch, aber auch in dem Umgang mit den Professionellen, weil wir hatten das ja, dass wir versuchen, uns auf Augenhöhe zu begegnen, was natürlich immer begrenzt möglich ist, weil da ja auch ganz viel mitspielt, aber der Anspruch ist halt da. Und passiert natürlich immer wieder, dass man dann irgendwie auf Hypothesen kommt, warum Menschen so handeln, was da schiefläuft oder so weiter. Und zum einen hat dieses Gruppensetting die Möglichkeit, verschiedene Hypothesen reinzukriegen und das Subjekt kann sich dann aussuchen, irgendwie, okay, was passt nicht, mit welcher Hypothese kann ich arbeiten, aber auch um Hypothesen zu entkräftigen. Weil das ist ja gerade in dem psychotherapeutischen Einzelsetting, ist der Klient ja dem Professionellen ziemlich ausgeliefert mit den Interpretationen des Professionellen, aber auch mit den Hypothesen des Professionellen. Und das wird in dem Gruppensetting abgemildert. Es findet also einmal abends in der Woche die Gruppe statt. Die Gruppe ist offen, das heißt, Leute können kommen, also es wird schon gebeten, pünktlich zu kommen, aber es ist kein Ausschlusskriterium, wenn Leute später kommen, kommen sie halt später. Es ist keine verpflichtende, regelmäßige Teilnahme, sondern Leute kommen, wie sie kommen. Da stand die Überlegung hinter, dass es halt viele Leute gibt, die halt keine regelmäßige Tagesstruktur haben, die vielleicht oder vielleicht gerade eine regelmäßige Tagesstruktur haben und aufgrund dessen Termine nicht regelmäßig wahrnehmen können, um Leute halt nicht auszuschließen. In der Regel sind wir 3 bis 5 Professionelle und 3 bis 8 Konsumentinnen. Die Sitzung ist strukturiert in 17, also nicht die, noch nicht die Sitzung, sondern es gibt ab 17:30 eine Vorbesprechung. In der Regel unter den Professionellen, wo sie die Sitzung vorbesprechen, kurz nochmal, was ist in den letzten Sitzungen gelaufen, vielleicht auch nochmal die einzelnen Leute, also Leute kommen schon auch, kommen regelmäßig zur Gruppe. Das wird dann halt besprochen, da können Teilnehmende dran teilnehmen, also Konsumentinnen. Wird aber in der Regel nicht so oft getan, weil es halt eher langweilig ist. Die Sitzung an sich staffelt sich in 15 bis 30 Minuten Blitzlicht, wo jeder reihum einmal kurz erzählt, wie geht's ihm, wie ist er heute hier, was ist die letzte Woche gelaufen, vielleicht auch noch ein Nachtrag zur letzten Sitzung, wenn da irgendwie, gibt ja auch bei uns Sitzungen, die manchmal kriselig sind oder wo Leute halt irgendwie besondere Erkenntnisse gewonnen haben und das dann irgendwie zu Hause noch irgendwie das weitergearbeitet hat. Und es ist auch sehr schön, dass man halt von jedem einfach so kurz, dass halt jeder in der Gruppe drin ist. Also dass man von jedem ungefähr weiß, was geht bei dem gerade, wie entwickelt sich, dass auch dieses soziale Gefüge sehr stark zusammenschweißt. Dann gibt es eine Stunde Sitzung. Thematisch, inhaltlich gehe ich später darauf ein. Und dann nochmal 15 Minuten Abschlusslicht, wo jeder die Möglichkeit hat, nochmal Stellung zu nehmen zu der gelaufenen Sitzung. Oder aber auch Ratschläge werden gebeten, also soweit es möglich ist und soweit es sinnvoll ist, möglichst halt in diesem Abschlusslicht zu machen. Genau, und dann halt auch reihum, dass jeder nochmal zu Wort kommt. Weil manchmal sind die Sitzungen auch sehr dynamisch, dass halt nicht jeder zu Wort kommt oder so. Oder dass, wie gesagt, Ratschläge sind auch immer besser eher am Ende zu bringen. Nach der Sitzung gibt es eine kurze Pause. Meistens ist es so, dass die Teilnehmenden dann nach Hause gehen. Aber die sind auch eingeladen, an der Nachbesprechung teilzunehmen. Also nach jeder Sitzung gibt es dann eine Nachbesprechung zwischen den Professionellen, wo nochmal reflektiert wird, wie lief die Moderation, was hätte man noch anders machen können, aber auch inhaltlich nochmal reflektiert, was ist gelaufen, was hat das für eine Bedeutung, wie geht es weiter. Genau, da sind die Konsumentinnen auch eingeladen mitzumachen. Manche erleben das auch als sehr hilfreich, mal hinter den Fronten zu gucken. Also gerade in den anderen, also die Leute, die zu uns kommen, haben oft schon Erfahrung mit Hilfeeinrichtungen und es ist ja oft sehr autoritär. Der Professionelle, der nichts aus seiner Lebenswelt mitteilt, der nichts von seiner Befindlichkeit mitteilt, sondern da in dieses System reingeht und die Leute sehr persönliche Fragen stellt, aber man kriegt weder was von dem professionellen Ablauf mit, noch von der Lebenswelt der Professionellen. Und auch im Sinne von ein Entgegenarbeiten gegen diese Hierarchisierung zwischen Professionellen und Teilnehmenden ist das alles offen. Inhaltlich läuft die Sitzung so ab, dass es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Es gibt oft zwei verschiedene Arten von Sitzungen. Es gibt einmal die fokussierte Sitzung, das heißt, Leute meistens offensichtlich berichten, irgendwie irgendwas ist die Woche scheiße gelaufen oder sie stecken gerade in einer Krise oder der Drogenkonsum hat sich geändert. Dann ist die Sitzung eher auf eine Person fokussiert und dass wir halt irgendwie versuchen zu analysieren, zu gucken, was geht da und warum. Da arbeiten wir, wie gesagt, wir versuchen ja dann die gesellschaftlichen Vermitteltheit aufzuschlüsseln und die Begründungsmuster. Ich weiß nicht, ob ihr alle irgendwie schon mal was von Begründungsmustern gehört habt. Manche nicken, manche schütteln. Vielleicht mal ganz, um das ganz platt einfach kurz mal zu umreißen. Die verläuft in vier Schritten. Leute berichten von ihrem Problem, von ihrer Erfahrung, von ihrem Anliegen. Dann im zweiten Schritt wird versucht aufzuschlüsseln, in welche Gründe gibt es für das Handeln, welche Gesellschaft, also diese ganze, was Felicitas gerade vorgestellt hat, wie ist es gesellschaftlich vermittelt. Und man versucht dann, die Prämissen rauszuarbeiten. Also welche Prämissen liegen hinter dem Handeln oder also begründen das Handeln. Mit diesen Prämissen werden dann Lösungs- oder Alternativstrategien erarbeitet. So ganz platt, der Klassiker ist ja irgendwie der arbeitslose Alkoholiker, der dann trinkt, um halt irgendwie den Tag rumzukriegen. Da kann man dann praktisch als Prämisse, also kann man dann im zweiten Schritt die gesellschaftliche Vermitteltheit aufschlüsseln, die Gründe fürs Trinken. Also wirklich jetzt ganz platt und plakativ, dann kriegt man halt raus, okay, Leben ist sinnvoll, ich habe nichts zu tun. Dann wäre der dritte Schritt, aus diesen Prämissen Handlungsalternativen abzuleiten. Wie irgendwie, wirklich jetzt ganz platt, irgendwie halt Arbeit zu suchen, Freunde zu suchen, irgendwie da irgendwie was an Alltagsstruktur reinzukriegen. Und dann werden die ja nach dem Konzept in die Praxis geschickt, diese neu erarbeiteten, also die gemeinsam erarbeitet werden, die Handlungsstrategien auszuprobieren und kommen dann im vierten Schritt zurück und können berichten, hat es funktioniert, hat nicht funktioniert, welche Prämissen wurden vernachlässigt. Eine andere Art von Sitzung, die abläuft, kann auch sein, dass es so allgemeine Themen gibt. Zum Beispiel generell über Stigmatisierung von Drogenkonsumentinnen oder aus der letzten Sitzung hat sich zum Beispiel ergeben das Thema Angst vor dem Mittelweg. So, dass ja, einen Teilnehmenden hatten, der berichtet hat, dass er halt irgendwie sein Leben immer sehr in Extremen verbringt und den Mittelweg meidet. Und das ist halt, haben wir dann am Ende der Sitzung festgestellt, das ist für alle irgendwie so ein bisschen Thema. Und dann haben wir das halt irgendwie so als Thema für die nächste Sitzung deklariert. Ja, so viel zur Praxis. Zum Rahmen ist es so, dass wir ehrenamtlich arbeiten. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits ist das Setting so auch gar nicht zu finanzieren. Zum anderen aber auch, dass es institutionell einfach diese Abstinenzorientierung fest vorgeschrieben ist. Egal welchen Träger, also welchen Geldgeber man hat, gibt es ja zum Beispiel, manche Sachen werden über Krankenkasse finanziert, dann gibt es die Rentenversicherung, die einiges finanziert, oder der Senat an Hilfsangeboten. Die haben aber alle drei ganz klar die Abstinenzorientierung drin. Und das ist das, was wir halt mit unserem Konzept nicht leisten können und wollen. Wir haben als Überbau einen Verein gegründet, der Subjektstandpunkt heißt, seit neuestem, früher hier ein bisschen anders. Genau, der macht auch andere Projekte, aber das ist so das Projekt, aus dem alles hervorgegangen ist. Eigentlich ist es auch nebenbei noch eine Forschungsgruppe. Christoph hat zum Beispiel seine Dissertation draus geschrieben, verschiedene Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten wurden daraus geschrieben, und es gibt Leute, die ihr Studiepraktikum bei uns abgeleistet haben. Genau, die Forschung ist aber momentan zum Erliegen gekommen. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil gerade aktuell keiner schreibt. Zum anderen lief es so ab, dass wir die Sitzung aufgezeichnet haben mit dem Gerät und transkribiert haben, um dann daraus zum Beispiel diese Begründungsmuster abzuleiten. Ist natürlich ein Riesenaufwand, der halt gerade ehrenamtlich auch dann schwer durchzuhalten ist. Vielleicht noch kurz auf die Teilnehmenden. Wir haben Flyer verteilt in verschiedenen Einrichtungen wie Misfit und Drogennotdienst. Darüber kommen die meisten. Gerade bei den beiden Vereinen haben wir auch so ein paar Leute, die uns, also von den Beratern, die uns kennen, die uns dann weiterempfehlen. Unser Klientel ist zwar am Anfang der Gruppe sehr gemischt, dann gab es eine Zeit lang, wo sich das verdichtet hat auf männliche Heroinkonsumentinnen. Also das immer, also das. Ja, das mache ich mal wieder. Genau, also dass zunehmend immer mehr Heroinkonsumenten zu uns kamen und zunehmend immer mehr Männer und andere weggefallen sind. Das hat sich in den letzten Monaten wieder aufgelockert, dass auch Leute zu uns kommen, die sogenannt Polytox sind, also verschiedene Sachen konsumieren. Viele von den Teilnehmenden haben bereits Erfahrung mit dem Hilfesystem, haben verschiedene Entzüge, Drogentherapien schon hinter sich, sind dann oft sehr erleichtert, wenn sie uns finden, mit unserem Ansatz. Also das führt jetzt zu weit. Drogenhilfesysteme, wie die in der Praxis ablaufen, sind oftmals sehr unschön und alles andere als subjektorientiert. Und die sind froh, dann bei uns eine Gruppe gefunden zu haben, wo sie einerseits Erfahrungen austauschen können, ohne immer gleich eins auf den Deckel zu bekommen wegen der Abstinenzorientierung. Was natürlich auch wiederum den Vorteil hat, dass Leute hoffentlich viel offener über ihre Probleme reden können, als zum Beispiel bei den anonymen Alkoholikern oder bei den Narcotics Anonymous. Soll ich da mal kurz die Fakten reinstreuen? Ja, mach. Also weil das Interessante ist, ich habe halt, als ich meine Disk geschrieben habe, mal so alles ausgezählt. Und es ist ganz Interessant, wir hatten in den ersten 90 Sitzungen, das war das, was ausgezählt wurde, also die ersten anderthalb, fast zwei Jahre, ne? Und da waren insgesamt 32 Leute, die überhaupt zu uns gekommen sind. Und von den 32, also die überhaupt irgendwie mal einmal vorbeigeschaut haben oder auch nur jemanden begleitet haben oder so, das sind 32 insgesamt gewesen und davon sind 15 mehr als 10 Mal gekommen. Oder eben dann deutlich mehr, manche 50 Mal, das ist die Spitze. Aber ja, also es ist relativ interessant, dass zumindest eben die Leute, die zu uns kommen, es irgendwie anscheinend auch als das betrachten, was sie gerade wollten irgendwie. Zumindest ist ja eine relativ hohe Zahl, fast die Hälfte, die dann über 10 Mal kommt, obwohl es ja keinerlei Verpflichtung gibt. Wir sagen ja auch von Anfang an, alle Scheine, die die brauchen für irgendwas, Jobcenter, Knast oder so, kriegen sie auf jeden Fall ausgestellt, egal ob sie kommen oder nicht, damit wir da sowohl die Möglichkeit haben, die Dinge auszustellen, als auch die Freiwilligkeit sicherzustellen. Aber das ist eben, ja, genau. Und da waren auch in den ersten 90 Sitzungen waren auch alle Drogen ziemlich durchmischt vorhanden. Das hast du ja auch gesagt, ne? Für die ersten 2 Jahre. Genau. Ja, das war so viel dazu. Ich würde jetzt das Ding ausmachen und für weitere Fragen und Diskussionen.